советская власть. Все подвигается душами, это и новые власти, которые не хотят или не могут понять еще в большинстве стран. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern, die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Karl Marx, Friedrich Engels, 1847. Genug für alle Menschen, Kinder. Auf Rosen, Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jeden Mann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ein neues Lied, ein besseres Lied. Oh Freunde, will ich euch bitten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich. Glücklich sein und wollen nicht verderben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was Fleiß der Hände erwarben. Ein neues Lied, ein besseres Lied, es klingt wie Flöten und Geigen. Das Miserere ist vorbei, die Sterbeglocken schweigen. Ein neues Lied, ein besseres Lied, und Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden.